Also ich bin nach 1,5 Jahren wieder nach Bolivien gegangen. Ich wollte einfach ja die Leute wieder treffen. Ich wollte nochmal diese Lebensweise mitbekommen und war einfach auch gespannt, wie sie auf mich reagieren. Und was ich dann eben ganz spannend fand, war, dass ich, als ich nach Bolivien kam, beziehungsweise dann wieder nach Deutschland zurückkam, eine ganz andere Einstellung dem gegenüber hatte. Also ich hatte nachdem ich das erste Mal aus Bolivien zurückkam, habe ich so irgendwie immer das Negative nur gesehen an Deutschland. Und nach dem zweiten Mal, als ich zum zweiten Mal nach Deutschland wieder zurückkam, ja, war das schon alles viel, kann ich das vielleicht viel objektiver dann auch betrachten. Und habe das dann nicht mehr so verherrlicht, was dann alles in Bolivien passiert.